WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, die Jeckentage sind vorbei und wir sind auch wieder da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, ich möchte mich sehr gerne sehr viel mit euch unterhalten. Wenn ihr Karnevalisten seid, was habt ihr so in den letzten Tagen an schönen, an krassen oder auch an üblen Dingen erlebt? Also ich habe hier in Köln einiges gesehen. Ich hatte den Eindruck, so schlimm und so ausgelassen, na, ausgelassen klingt so positiv, so letztendlich brutal feiernd habe ich das eigentlich noch nie erlebt. Vielleicht habt ihr in dieser Hinsicht auch irgendetwas erlebt im Ruhrgebiet oder in Mainz oder in Düsseldorf oder wo auch immer. Ja, ansonsten können wir uns natürlich wie immer dienstags über alles unterhalten, was euch interessiert. Ich würde auch gerne mit euch über die Krim reden. Wir haben uns hier einen abgefeiert in Deutschland und da herrscht eine ganz große Krise und die Menschen sind in großer Angst, was passieren wird. Und wenn ich so in meinem Freundeskreis herumhöre, jeder hat eine Meinung dazu und alle sind doch irgendwie schon etwas beängstigt, dass aus dieser Krise vielleicht ein Brand entstehen könnte. Wir wollen es nicht hoffen, aber der Außenminister Steinmeier hat es ziemlich warnend ja schon formuliert. Also, freie Themennacht, wir können uns über alles unterhalten. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, meine erste Anruferin heute Nacht ist die Susanne. Und die Susanne ist 53. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Das ist lieb, dass ich dich erreiche. Ja. Also, ich würde geräumt am 7.3. Ich habe nicht verstanden. Du wirst? Geräumt. Geräumt? Was heißt das? Das heißt, dass also praktisch mein ganzes Mobiliar wegkommt, also es wird eingelagert und ich komme in ein Obdachlosenheim. Also eine ganze Wohnung wird geräumt und du kommst in ein Obdachlosenheim. Mhm. Am, was hast du gesagt, 7.3.? Ja, am Freitag. Warum? Es geht darum, ganz kurz zu machen, also ich habe meinen Mann, der 2002 ist an Krebs erkrankt, 2006 hat er einen Schlaganfall gehabt und dann danach hat er einen Gehirntumor gehabt. Und da habe ich ihn 4 Jahre gepflegt. Mhm. Total daheim. Mhm. Und wir haben ein angemietetes Haus, das hatte gekostet, Kaltmiete 778 Euro. Mhm. Und das kann ich nicht mehr halten. Mhm. Und jetzt muss ich da raus. Wo ist denn dein Mann jetzt? Mein Mann ist im Pflegeheim. Ach so. Mhm. Und jetzt habe ich, sitze ich in diesem Haus. Ich sag gerade auf der Titanic. Und habe da alles möglich gemacht, dass aus, also, dass am Freitag, nur noch Müll Säcke wegkommen und sonst was. Also ich glaube, dass es mindestens 10 Kubikmeter sind, bei einem, weil wir wohnten in diesem Haus 20 Jahre. Jetzt nochmal ein bisschen langsamer. Dein Mann ist so schwer krank seit so langer Zeit schon, ist jetzt in einem Pflegeheim. Richtig. Weil du ihn nicht mehr pflegen kannst, du schaffst es nicht mehr. Nein. Ein Pflegeheim kostet sehr viel Geld. Ja, das kostet 3.600. So. Aber man kann dir doch nicht alles wegnehmen, dass du keine Wohnung mehr hast. Doch, kann man. Aber man hätte dir doch, man, da gibt es doch bestimmt gesetzliche Regelungen für eine Mindestmiete, die du behalten darfst, die du ausgeben kannst für eine Wohnung. Das sind 265 Euro. Wie viel sind das? 265 Euro. Und da gibt es keine Beihilfen, keine Zuschüsse? Nein, da gibt es gar nichts. Und ich hatte, wenn ich jetzt eine Wohnung miete, wo 300 Euro kostet, wo ich mich einschränken würde und wo ich drauf zahlen würde, dann zahlt man mir keinen Umzug und gar nichts. Ich bin ganz fassungslos. Das habe ich so in dieser Art noch nicht gehört. Ist aber so. Hast du dich da juristisch und richtig schlau gemacht? Nicht juristisch, ich bin mit der ganzen Gemeinde in Bad Fürstenried. Ich bin mit der Kommune, heißt es ja immer so. Mhm. Und die Kommune, das ist, die sagt ja, sie ist ja toll, dass ich überhaupt eine Unterkunft kriege. Und ich komme rein, Ding mit 8 Männern in ein Obdachlosenheim. Die sagen, es ist toll, dass du überhaupt ein Dach über dem Kopf hast. Richtig. So ein Zynismus erlauben die sich. Ja. Und ich komme mit 8 Männern in ein Obdachlosenheim. Und hast du denn in diesem Obdachlosenheim einen eigenen Raum? Weiß ich, sonst habe ich mir nicht angeguckt, weil es ist für mich nur leer. Was denn? Du hast es dir nicht angeguckt? Nein, und es hat mir auch noch nie jemand gesagt, wie irgendwas. Und jetzt ist ja seit, du weißt ja selber, Domian, Donnerstag war Rathausstürmung. Jetzt ist bis Mittwoch, ist wegen der Fasnet alles zu. Ich verstehe. Wie lange weißt du das schon, dass du das so machen musst? Seit März 2013. Seit welchem Monat? Wie bitte? Seit welchem Monat im Jahre 2013? Seit März. Ich verstehe dich nicht. März 2013. März. Ah ja. Okay, da war ja doch eine ganz lange Zeit, wo du dich hättest auseinandersetzen können. Es gibt niemanden, der da an deiner Seite kämpft und sagt, das können wir der Frau nicht zumuten. Weder das Landratsamt, Biberach, niemand. Ich kann es fast gar nicht glauben. Hast du Kinder? Hast du Kinder? Wie bitte? Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Wie alt ist die? 21, sie kann es auch nicht glauben. Ja. Mhm. Gab es denn irgendjemand in diesem ganzen Prozedere auf einem Amt irgendwo, der gesagt hat, nee, das kann so nicht sein, da müssen wir uns für sie einsetzen? Es gab, ich bin 53, da heißt es im Sozialprogramm, ja, wir helfen Ihnen. Gell? Mhm. Hat niemand geholfen, weder also hier in Bad Schussenried, also, weil wir haben keine sozial geförderten Wohnungen. Mhm. Ja, nicht. Dann war ich ja am 12. im Dezember, war ich in Biberach, da wo es ja ging, wegen dem, dass ich hier raus muss. Ja. Dann hieß es da, sie kriegen keine Wohnung bei 265 Euro von dem her. Und ich hab den Eindruck, Susanne, dass du keinen guten Anwalt an deiner Seite oder keinen guten Rechtsberater hattest. Du kriegst keinen, wenn es keine Aussicht auf Erfolg ist, kriegst du nicht. Nun gibt es ja auch Sprechstunden bei den Bundestagsabgeordneten. Ich halte das für skandalös, dass jemand, der ihren Mann so lange gepflegt hat, zur Strafe quasi jetzt ins Obdachlosenasyl muss. Und das in unserem Land. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Das habe ich ja auch gesagt. Und aber weißt du, Domian, es kommt ja nur der harteste Fall dazu. Meine Möbel und mein Eigentum wird, also und mein Geschirr und so, wird 4 Wochen eingelagert und dann wird es verstampft. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Was passiert denn mit deinen Sachen? Die werden eingelagert und dann werden die weggeschmissen oder versteigert? Nee, weggeschmissen. Weggeschmissen. Das heißt, du hast in 4 Wochen nichts mehr. Gar nichts. Du hast einen Koffer. Ich habe gesagt, ich komme am Freitag, habe ich auch ein Ding gesagt, gehabt, im Landratsamt. Ich habe das bei Ding hier gesagt. Ich sage, ich gehe da mit 3 Koffern rein und ich weiß ja gar nicht, wie ich da reinkommen soll. Weil zum Beispiel, jetzt haben wir jetzt etwas wärmer, dann haben wir es wieder kälter, dann haben wir sonst was. Ich gehe da rein wie ein Knast und wie komme ich raus? Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos, Susanne. Und da müssen wir uns jetzt gleich mal schlau machen, ob wir dir da nicht noch schnell irgendwie was arrangieren können oder eine Hilfe an die Seite stellen können. Ich finde es so schlimm. Es ist ganz schlimm. Ich habe auch die Hausratsauflösung gemacht am Samstag, gell? Weißt du, die Leute sind kommen, sie sucht eine Kettensäge. Ich habe mir keine Kettensäge. Es ist einfach, es ist zum Davonlaufen. Und ich weiß nicht, wie ich das am Freitag um 9 Uhr gehen die los. Susanne, nochmal die Frage. Hast du dich denn an einen etwas höher stehenden Politiker gewandt in deinem Kreis? Nein, das nicht. Ich habe mich an einen Pfarrer gewandt. Was sagt der Pfarrer? Muss es eigentlich auch wissen, wie es richtig geht. Er kennt sich ja nicht aus, er ist ganz neu, der evangelische Pfarrer. Ja, der muss sich dann nicht da auskennen, der muss sich mit den Gesetzen auskennen. Darum geht es. Dann habe ich mich an die Caritas gewandt. Mhm. Die Caritas hat gesagt, das kann nicht sein, ich müsste nochmal, weil es kann nicht sein, dass ich bei 8 Männern runterkomme. Mhm. Sagt die Caritas. Siehste, dann haben die schon mal irgendwie gewittert, dass da irgendwas nicht stimmt an deinem Fall. Ich habe die Sorge, dass man dich einfach irgendwie entsorgen will da. Ja, das denke ich mir auch. So ein Gefühl habe ich. Ich komme mir vor, wie als wenn ich werde erst 53, aber ist ja ganz egal. Aber ich komme mir vor, wenn ich jetzt 2 Kinder dran hätte, 2 kleine, dann wäre ich ja irgendwo gut. Aber ich habe das nicht. Mhm. Ich habe das gerade nicht so richtig gehört. Das können wir ruhig gerne noch mal sehr laut sagen. Welcher Landkreis ist das, der für dich dazu... Das Bad Thürkenried. Aha. In welchem Bundesland ist das? Das ist... Bad Thürkenried, das ist... ist Bad Gott, Württemberg oder Hessen oder... Bad Württemberg, natürlich. Bad Württemberg. Mhm. Mhm. Ja. Und die Gemeinde... Es ist so dermaßen, wenn ich mir am Freitag, ich könnte noch blären, und heute hat auch, also ich habe alle Sozialmenschen dran und jeder sagt zu mir, er drückt mir die Daumen, es ist bei mir auch so, es ist arschkalt in der Wohnung. Ich habe 400 € bekommen, dass die Wohnung vom letzten Jahr. Okay, Susanne, lass uns jetzt nicht über die Vergangenheit reden. Es geht jetzt darum, dass das, was die mit dir machen, finde ich, unfassbar ist und skandalös. Und ich finde es auch. Und ich habe ja meinen Mann auch noch dran. Wie geht es denn deinem Mann? Er kennt mich doch nicht mehr. Bitte? Und er kennt mich nicht. Mhm. Mhm. Und es ist ja auch das nach. Wenn ich jetzt da hochkommen würde, ich könnte ja nur blären, ich könnte ja nur sagen... Mhm. Ich verstehe. Ich finde es unglaublich. Du bist natürlich schon so belastet durch die schwere Krankheit deines Mannes und dir dann das auch noch anzutun. So, jetzt frage ich mein Publikum. Die schlauen Menschen, die sich in diesen kniffligen Fragen ausdenken, bitte meldet euch bei uns so schnell wie möglich. Am besten per Mail mit Informationen, die wir dann an die Susanne weitergeben können oder wohin wir einen Kontakt schnell stricken müssen. Das muss jetzt schnell gehen. Darum bitte ich euch sehr, die jetzt wirklich Ahnung haben von einer solchen Problematik. So lieb. So. So lieb. Dennoch. Ich habe ja auch so. Das ganze Schlafzimmer ist total weg. Es wird ja alles entsorgt. Susanne, du musst mir nicht... Was ich habe, das sind meine Kartons. Mhm. Du musst es mir nicht erzählen. Ich ahne, was du gerade mitmachst. Dein ganzes Leben, alles ist weg. Geht kaputt. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Wir rufen dich sowieso gleich nochmal an und gucken mal, ob wir von uns auch schon was hier machen können. Aber wir haben hier keine Juristen sitzen, nur einen Psychologen. Deshalb bitte ich die Leute, die juristisch... Vielleicht klappt ja ein bisschen was. Soll ich jetzt auflegen? Jetzt legst du bitte auf und wartest, bis wir dich angerufen haben. Okay. Bitte. Und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt und wir haben ja die Fakten so jetzt grob erfahren und ich bitte euch wirklich sehr, die ihr Ahnung habt von diesem Fall, sehr schnell euch bei uns zu melden, damit wir möglichst heute Nacht noch der Susanne was an die Hand geben können. Vielleicht kann man das ja in letzter Sekunde noch abwenden. Das ist wirklich ein Unding. Die Frau ist schon so gebeutelt durch die Krankheit des Mannes und dann nimmt man ihr ihre ganze Existenz weg in ein Obdachlosenasyl mit 8 Männern. Das ist unfassbar. Da müsste auch von Seiten der Kirche was passieren. Ich verstehe auch nicht, dass der evangelische Pfarrer sagt, ich bin ja neu und kenne mich nicht aus. So ein Unfug. Er muss sich nicht da auskennen, er soll sich um die Frau kümmern. Der Mann kann sich ans Telefon setzen und seine Kontaktstellen in der Kirche anrufen. Die wissen genau Bescheid und die könnten dieser Frau auch helfen. Also ich finde es wirklich unfassbar und hoffe sehr, dass irgendwas passiert. So, jetzt haben wir hier Peter. Und Peter ist 46. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Ja, fast schon ein Wunder, dass ich dann so spontan durchgekommen bin. Ja. Ja, um was geht's denn bei dir? Es geht um das Thema Jähzornattacken. Man kennt das ja bei kleinen Kindern, wenn die sich missverstanden fühlen von ihren Eltern, dass sie dann schreien, toben. Darf ich dich mal kurz unterbrechen, Peter? Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Oder soll ich jetzt irgendwie was leiser machen? Irgendwie klingt's nicht so gut. Nimm doch ganz einfach den Hörer ans Ohr und dann klingt's besser. Ja. Was machst du jetzt? Ist das jetzt besser? Ja, ein bisschen besser ist es. Wir können dich schon verstehen. Ist schon in Ordnung. Ja. So, Thema Jähzorn. Ja, und dann ist es halt so, dass diese Jähzornattacken hier begleiten mich bis heute. Also ich bin ja, wie gesagt, 46 Jahre alt. Mhm. Und die haben sich dann oftmals in Partnerschaften dann deutlich verschärft. Also die Gewaltausbrüche, die sind zwar nicht an dritte Partner oder andere Personen gerichtet, sondern immer gegen mich selbst. Also diese Jähzornattacken sind nicht rein verbal, sondern auch, es gibt eine körperliche Gewalt. Es gibt eine körperliche Und die Gewalt. Ist gegen dich selbst gerichtet? Wie funktioniert gegen das? Gegen mich selbst gerichtet. Also der Gegenüber ist natürlich dann, der Partner ist dann natürlich erstaunt und entsetzt, sowas zu sehen. Was, wenn ich mich, glaube ich, selber mal im Video sehen würde, würde ich denken, was ist das für ein Horrorszenario? Ja. Was machst du denn dann? Ja, ich reiß mir die Haare raus, ich schlage mir so doll gegen den Kopf, dass ich kaum noch was hören kann, also aufs Ohr oder dass Beulen entstehen. Und dann, wenn ich dann für mich alleine bin und die Aggression dann nicht von mir weicht, dann mache ich autoaggressive Handlungen in Form von Schnittwunden, also die Oberarme, beidseits sind schon völlig vernarbt. Mhm. Hat die Hausärztin auch einen Schrecken gekriegt, weil wir können jetzt nur noch langärmlich herumlaufen. Wie lange hält denn so ein Jähzornsanfall an? Das sind manchmal, wenn die Anspannung im Körper ist dann recht groß. Und ich spüre das auch wie eine Welle, die über mich kommt. Und dann ist das wie ein Automatismus, das läuft wie so ein Uhrwerk ab, innerhalb vielleicht von ein paar Sekunden. Vielleicht 10 Sekunden, 15 Sekunden. Und dann ist das wie eine Explosion, Vulkanexplosion. Und ich kann nur noch quasi, ich fühle mich dann fast wie fremdgesteuert. Also okay, aber wie lange hält zum Beispiel diese Autogewalt, also die Gewalt, die du an dir selbst ausübst, wie lange hält das an, dass du dir gegen den Kopf schlägst? 5 Minuten, 10 Minuten? Das kann vielleicht nur eine Minute dauern, aber dann ist es doch schon so schmerzhaft, dass ich dann irgendwann dann doch aufhöre. Mhm. Was auch noch dazu kommt, dass ich häufig auch Gegenstände zertrümmere und dann auch mit allergrößten Gewalt, also nicht nur fallen lassen, sondern dann fliegt was weiß ich, ein Handy an die Wand, das geht dann in 1000 Stücke, also es sind schon Plattenspieler, Computer, selbstgemalte Bilder mit im Glas von der Wand geflogen. Also das ist ein über die Jahre hinweg ein materieller Schaden entstanden, der geht in die mehrere 1000 Euro. Was? Und das ist dann wie so ein Ventil, sage ich mal. Ja, was sind die Anlässe, die dich dazu führen? Ja, das sind manchmal nur ganz banale, im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, was hast du wieder gemacht, ganz banale, kleine, vielleicht Differenzen innerhalb der Familie, mit dem Partner oder wie auch immer. Du bist im Moment in einer Partnerschaft. Ja, seit 16 Jahren verheiratet und habe 4 Kinder. Oh, das heißt, die Kinder kriegen diese Anfälle dann auch, haben ihr ganzes Leben mitbekommen schon. Die kriegen das mit und meine Frau versucht das dann irgendwie, die dann zur Seite zu ziehen und natürlich macht sie das richtig, weil und das ist dann, wenn was da abläuft, ist wie so ein Uhrwerk. Also es kommt mir so vor, als hätte ich einen Dämon in meinem Kopf sitzen, der dann auf einmal über mich besitzt, ergreift und denn... Lass mich nochmal fragen, damit ich es mir noch besser vorstellen kann. Also du, das hast du gerade plastisch beschrieben, dass du dir mit den Fäusten selbst an den Kopf schlägst. Beschimpfst du dann zum Beispiel auch zusätzlich dann noch deine Frau? Nein, überhaupt nicht. Sprichst du gar nichts dabei? Ja, höchstens, dass ich irgendwie schreie oder dergleichen, aber keine Worte, sondern einfach nur so Töne von mir. Ach so, also das ist wirklich nicht auf eine Person gerichtet, sondern Nein. Passiert so in so einem Kokon deiner selbst quasi. Ja, nur in mir selbst. Und hinterher, wenn es dann abgeflacht ist, stehe ich vor dem Scherbenhaufen. Alles Mögliche, was da kaputt gegangen ist, ist ja alles schon sehr kostspielig. Ich habe da kaum noch Geld, das alles nachzukaufen. Also viele Dinge sind für immer verloren. Wie fühlst du dich nach so einem Anfall? Das ist, ja, Anfall kann man wirklich so sagen. Das ist wie fremdgesteuert, komme ich mir vor. Ich kann das auch gar nicht mehr rein kognitiv vom Verstand her. Ich kann das auch gar nicht mehr unterbrechen. Mhm. Das ist dann auch wie so ein Rausch. Und du bist nicht du selbst, wenn das passiert in dem Moment. Du hast keine Kontrolle über dich. Ich habe überhaupt keine Kontrolle. Ja. Also ich merke nur, ich muss zum Beispiel etwas kaputt machen, was egal, was da gerade so steht. Ich habe auch neulich den Herd umgekippt und draufgesprungen bin ich. Also ein Elektroherd in der Küche, der war total verformt. Ein Elektroherd, das heißt, das ist ein riesiges Ding und schwer. Das hast du weggezogen und umgeschmissen. Also aus der Wand gerissen und dann bin ich auf das Gehäuse gesprungen, das war verformt, das ganze Ding ist jetzt Schrott. Da muss ja eine Frau in Angst und Schrecken dann jedes Mal Kopf hocken. Ja, ich bin auch rausgegangen. Wie oft im Monat kommt es zu einem solchen Anfall? Also kommt mittlerweile sehr häufig vor, in der Woche mindestens zweimal. Ja. So, das hast du jetzt schon so viele Jahrzehnte, sagst du. Jahrzehnte. Bist du denn in diesen Jahrzehnten mal in einer psychiatrischen Behandlung gewesen? Ja, als Jugendlicher habe ich das mal gemacht, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Da auch wieder war reine Gesprächsführung, aber ich habe das dann, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das komplett anzweifle, aber ich habe, vielleicht war das auch die falsche Therapeutin, das ist ja auch immer so eine Chemie. Na gut, das liegt 30 Jahre zurück. Gab es danach nochmal Anläufe bei einem Psychiater? Ja, das ist vor 2 Jahren gewesen. Da war ich dann in einer Landesklinik, diese LVR-Klinik im Rheinland, für psychiatrische Erkrankungen und dergleichen. Und da war ich dann in der Notfallambulanz, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Mhm. Weil ich dann auch, im Rausch habe ich dann auch noch aus dem Buch von mir selber dann noch Tabletten genommen, die mich dann bewusstlos gemacht haben für 2 Stunden, hat meine Frau mir dann hinterher gesagt. Und das war zwar keine Selbstmordhandlung, aber die Handlung, die ich an mir betreibe, ist wie so Selbstverstümmelung. Aber du warst dann nur in der Notaufnahme, du warst nicht zu einer Therapie in der Klinik. Nein, das nicht. Ich habe dann auch noch ein Ambulanzgespräch gehabt und mir wurde dann angeboten, ich könnte dann direkt stationär aufgenommen werden. Mhm. Das konnte ich dann aber zu dem Zeitpunkt schlecht durchführen oder umsetzen, weil wir eins von den 4 Kindern hat auch eine Anfallserkrankung, also hat Epilepsie leiden. Und da möchte ich auch bei meiner Frau zur Seite stehen, weil das Kind das sehr häufig hat. Okay, aber du stehst deiner Frau nicht zur Seite, so wie du jetzt erkrankt bist, Peter. Du musst wirklich was unternehmen. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt darüber, dass du bei einer solchen, das ist eine schwere Erkrankung, die du hast, was immer das sein mag, gehörst du in gute psychiatrische, ärztliche Behandlung. Wahrscheinlich ist es relativ schnell zu diagnostizieren für einen Fachmann. Vielleicht kann man sogar mit Medikamenten dir dauerhaft und nachhaltig helfen. Warum tust du das? Ja, ich nehme auch nebenbei wegen meiner Depressionen auch diverse Präparate ein, Psychopharmaka. Ja, vielleicht passen die gar nicht zu diesem Krankheitsbild. Also das heißt, da muss ein Fachmann ran und der muss sich das genau angucken. Was machst du beruflich eigentlich? Also ich bin Gärtner. Gärtner. Und passieren denn solche Sachen während der Arbeit auch? Das nicht, nein. Nur zu Hause? Nur zu Hause. Passiert? Und wie gesagt, die Konflikte mit dem Partner sind also als absolut geringfügig einzustufen, aber die Explosion meinerseits, die ist ja absolut unverhältnismäßig. Passiert es denn auch, wenn du alleine zu Hause bist? Das ist auch schon mal passiert. Also ich habe eine Zeit lang Acrylmalerei betrieben. Das war ja auch so ein bisschen zur Meditation, wenn man so will. Habe ich mich abends, wenn alle geschlafen haben, habe ich dann Bilder gemalt. Mhm. Und dann hatte ich sogar das Glück, eine Ausstellung machen zu dürfen. Mhm. Aber leider ist das nicht dazu gekommen, weil ich ein paar Tage vorher habe ich alle Bilder dann in so einem Affekt vernichtet. Ja, aber das ist doch alles ganz dramatisch, was du mir erzählst. Ja. Und ich habe meiner Frau auch gesagt, also wenn man, ich spreche ja immer so ein bisschen so in Bildern, dann das ist, ob ein Dämon im Bock sitzt und der braucht nur irgendwie einen kleinen Kick und dann übernimmt er meine Macht. Also ich fühle mich wie so eine Marionette. Ich habe es schon. Ich kann es da nicht stoppen. Das Schlimme ist, ich kann es einfach nicht aufhalten. Aber das ist so ein Rausch, der irgendwann endet, aber ich weiß nicht wann. Ja. Aber ich appelliere wirklich an dich, dass du jetzt so schnell wie möglich, wahrscheinlich musst du wirklich in eine Klinik für eine Dauerbehandlung, dass du das machst und dich einer solchen Untersuchung und Therapie unterziehst. Du bist 46 Jahre alt, willst du die nächsten 40 Jahre auch noch so leben? Du kannst ja froh sein, dass deine Frau bei dir geblieben ist. Dass sie das so lange durchlässt. Ja, absolut. Das muss ich absolut hoch anrechnen. Aber drängt deine Frau dich denn nicht, in eine Klinik zu gehen? Doch, das hat sie auch gesagt. Sie hat gesagt, lass dich behandeln. Also, du kriegst das selber nicht mehr in den Griff, hat sie auch gesagt. Eine Woche lang ist nichts passiert und dann da war ich schon voll darüber. Meine Güte, eine Woche Frieden zu Hause und dann ist das dann doch wieder durchgebrochen. Also Peter, du hast damals eine schlechte Erfahrung mit einer Psychologin oder Psychiaterin, was immer das gewesen sein mag, gemacht. Vergiss das. Das sind viele Jahrzehnte her und da muss man jetzt gar nicht drüber reden. Jetzt gilt es, in die Gegenwart zu gucken und in die Zukunft. Ja. Ich glaube, du hast die Chance, eine Hilfe zu bekommen, zumindest eine erhebliche Minderung dieser Anfälle hinzukriegen. Dafür musst du was tun. Und deswegen wirst du jetzt auch nochmal von meiner Psychologin beraten, wie und wo du es am besten und am schnellsten anstellen könntest, dass du in gute Behandlung kommst. Ja, ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, hört sich vielleicht blöd an oder gemein an, denn es gibt sicherlich noch andere Menschen mit so einer ähnlichen. Das glaube ich auch. Aber ich kann dir sagen, die Menschen werden dir auch sagen, geh in ärztliche Behandlung. Ja, also ich habe meiner Frau auch gesagt, mir wäre das vollkommen egal, wenn man was auf sich im Gehirn was finden sollte, irgendein Defekt, ich würde mich sofort quasi neurochirurgisch operieren lassen, wenn das wie. Ja, soweit sind wir noch nicht. Es muss erstmal eine richtige Diagnose gestellt werden. Ja, dann natürlich. Muss man weiter gucken. So, Peter, du musst was unternehmen. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin zurückgerufen und dann kriegst du noch mal ein paar Infos an die Hand und dann musst du es selbst in die Hand nehmen, die nächsten Tage. Ja? Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank für das geschenkte Gehör. Sehr gerne, Peter. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass dir geholfen werden kann. Alles Gute. Ja, danke. Und auch danke, dass du vielen anderen Menschen schon soweit gute Tipps und Ratschläge und Hilfe angeboten hast. Ich danke dir vielmals. Tschüss, Peter. Ja, ciao. So, tschüss. 0800 220 50 50. 1.30 Uhr haben wir gleich. Morgen ist ja schon Themennacht. Da wir gestern nicht da waren, ist die Woche jetzt ein bisschen kürzer diesmal. Also morgen ist Themennacht und das Thema morgen heißt Dunkelheit. Ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die nur in der Nacht leben, aus welchen Gründen auch immer, die mit Dunkelheit ein besonderes Erlebnis verbinden, vielleicht etwas sehr Schlimmes, etwas sehr Beängstigendes. Oder vielleicht auch etwas ausgesprochen Schönes, die eine Lichtallergie haben und deshalb nicht am Tage rausgehen können. Vielleicht auch mit Menschen, die von Geburt blind sind. Und auch mit Leuten, die sagen, ich habe das Dunkle in mir. Ich bin eigentlich ein böser Mensch. Und ich empfinde mich als böse. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, morgen Dunkelheit, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar, kostenfrei für euch unter unserer bekannten Telefonnummer. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute. Falls ihr gerade durchgezappt seid, wir sind wieder da, live. Und ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ganz egal, über welches Thema, über Karneval, über die Krim, über was Persönliches, über was auch immer. Hier ist Tobi. Tobi ist 49. Guten Morgen, Tobi. Hallo, Jürgen. Ach, eine Frau. Ja. Eine Frau, Tobi. Ich kenne nur Männer, die Tobi heißen. Hallo, Tobi. Ja. Es gibt auch Frauen, die Tobi heißen. Ja. Ist aber nur mein Spitzname. Sehr gut. Über was reden wir, Frau Tobi? Dickes Hemd, Tobi. Rot-Wies. Also was ist dein Thema? Wir reden über Karneval, über eine Karnevalsbekanntschaft. Wo bist du, Rheinländerin? Nein, ich bin keine Rheinländerin, aber schon seit über 30 Jahren in Köln. Und so. Dann ist man irgendwann so infiziert. Natürlich. Dann geht es gar nicht mehr normal. Was hast du Krasses erlebt im Karneval? Ja, ich war eigentlich wie wir fast verlaufend, Karnevalsfeiern. Mhm. Und hatte den Abend schon ziemlich abgeschrieben. Und wollte eigentlich schon nach Hause gehen und habe dann jemanden getroffen. Und habe festgestellt, so, wow, das ist es. Mhm. Aber weil ich am nächsten Tag arbeiten musste, bin ich dann nach Hause gegangen. So kurz vor 12, wie Aschenputtel, bin ich dann verschwunden und von dann gegangen. Ja. Und habe aber weder meine Telefonnummer noch sonst irgendwas hinterlassen, sodass ich jetzt ja ziemlich blöd dastehe. Also ich weiß, wie der Mann heißt und ich weiß, dass er Österreicher ist, aus der Steiermark kommt. Und der ist jetzt über alle Berge. Wenn du den in Köln, wenn du den in Köln kennengelernt hast am Weiberfass, dann ist der längst weg. Ja, den kannst du dir abschminken. Ich glaube nicht, der ist schon das zweite Mal in Köln gewesen und ich habe die vage Hoffnung, dass er auch nächstes Jahr wiederkommt. Ja, das ist aber eine sehr, sehr optimistische Hoffnung, dass du ihn dann auch wieder triffst. Das war dein Erlebnis? Das war ja jetzt nicht so dolle. Ich fand das schon ziemlich doll, doch. Ja, Mensch, Tobi, du weißt nicht mal den Vornamen von ihm. Doch, der heißt, also er hat mir gesagt, dass er Gary heißt. Gary. Mhm. Gary aus den Alpen. Nee, aus der Steiermark. Steiermark, na gut. Bist du denn frei und solo? Kannst du dir überhaupt was erlauben, so eine Affäre? Also ich bin, ja, mein Freund ist verheiratet, aber schon seit Jahren tut sich da nicht wirklich was. Wir treten so auf der Stelle. Achso, du hast einen Freund? Also das ist, du bist die Affäre von deinem Freund genau, quasi? Genau, ich bin die Affäre von einem verheirateten Mann, um es mal ganz konkret zu sagen. Und daher sagst du für dich, ich kann auch eine Affäre haben. Wenn der schon verheiratet ist, kann ich eine Affäre haben, oder wie? Nein, ich habe einfach nur für mich so festgestellt, dass dass sich da nicht wirklich was bewegt. Bitte, das? Also, dass sich da nicht wirklich was bewegt. Mhm. Wie lange seit läuft Jahren, das? Wir sind seit 2007, kenne ich den Mann, und jetzt haben wir schon 2014, das sind 7 Jahre. Das ist sehr lange. Das ist sehr lange, genau, und es ist nach wie vor noch eine Affäre. Und, aber du wolltest mehr. Schon, ja. Ja, das weiß er ich auch. Das weiß er auch und ich habe ihn aber auch nie bedrängt. Ich habe nie gefordert, so verlass deine Frau oder mach dies oder mach das, sondern ich denke, wir sind erwachsene Menschen und jeder muss selber für sich entscheiden, was er oder sie möchte. Aber Tobi, hat man da nicht irgendwann auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll? Wenn man so lange das fünfte Rad am Wagen ist, hat man dann irgendwann nicht es dicke, dass man ja, sagt, ich will nicht mehr? Doch schon, aber ich bin, erstens habe ich noch ein anderes Leben außerhalb dieser Beziehung. Nämlich? Und ich glaube, dass ich sehr genügsam und sehr geduldig bin. Du hast noch ein anderes Leben? Sag bitte nicht, du bist noch verheiratet. Nein, das will ich damit nicht sagen. Nein, aber ich habe Freunde. Ach so, meinst du das? Ach so, Freunde, ja. Beruf und sowas. Genau. Ja. Und ich meine, er ist nicht der Mittelpunkt meines Lebens, das will ich vielleicht damit sagen. Das genau. Verstehe ich. Man muss aber immer für sich abschätzen, wie sehr einen sowas auf Dauer dann doch verletzt, wenn man eigentlich mehr will und der andere das nicht gibt. Das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Nein, verletzen tut mich das nicht, weil ich von vornherein gewusst habe, dass er verheiratet ist. Und du hattest nicht die Hoffnung, dass er vielleicht dann doch sich ganz für dich entscheidet? Ich denke, das kann man von niemandem, oder das möchte ich von niemandem verlangen. Das muss jemand selbst für sich entscheiden. Natürlich muss er für sich entscheiden, aber ich frage ja, wie du mit seinem Nicht-Entscheiden dann zurechtgekommen bist. Das ist gerade ein bisschen irritierend. Ich sehe das Bild und deine Bewegung dazu und es ist so verzögert. Und ja, naja, egal. Guck gar nicht hin. Ich guck da jetzt gar nicht hin. Nein, ich komme mit schon klar, nur... Wie wär's denn gewesen, wenn Gary jetzt angebissen hätte, Lieber Gary aus der Steiermark, hier ist, ja, die, hier ist die süße Tobi. Die würde ich, wäre ich mit wehenden Fahnen davon? Wärst du mit wehenden Fahnen davon? Ja, ich glaube schon. Ah, ja, ja, das sagt. Dann wärst du in der Steiermark jetzt auch schon. Ja, dann wäre ich in der Steiermark. Ja. Ach, Tobi, wie schade. Mensch, hättest du doch die Handynummer dir geben lassen. Ja, nein, ich habe ja, na, der hat mir 10 rote Rosen gekauft und ich bin dann nach Hause gefahren, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Mhm. Und als ich in der Bahn saß, habe ich gedacht, was bin ich blöd, ich sollte zurückfahren. Mhm. Und dann habe ich zu Hause die Rosen ins Wasser gestellt und habe gedacht, so, und jetzt fahre ich zurück. Und dann hat auch mein Verstand gesiegt, so nach dem Motto, ja, ich muss am nächsten Tag arbeiten und ich kann nicht völlig, ne, verknautscht. Egal, dann wärst du verknautscht zur Arbeit gekommen, wäre auch egal. Ja, ich habe es aber nicht gemacht. Nee, Tobi. Ja. Das darf nie wieder passieren, sowas. Tja. Da serviert das Schicksal dir einen tollen Typ aus der Steiermark und auch noch einen Strauß Rosen. Und ja, der war klasse, der war super klasse. Also ich meine, das, was man von Österreichern so denkt, so charmant und dieses, ne? Das hatte der alles. Ich mag Österreicher auch gerne. Ich mag Österreicher auch gerne, sagte ich. Achso, das wollte ich gerade noch fragen. War der denn verkleidet und geschminkt, der Mann? Er war minimalst verkleidet. Der hatte so einen grauen Filzhut auf dem Kopf. Ja. Und so einen Schal umgebunden und das war alles. Also du konntest ihn richtig gut erkennen. Er war nicht durch Schminke irgendwie nicht zu. Nein, er war nicht entstellt. das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ich war aber schon kostümiert. Also er kann nicht wissen, welche Haarfarbe ich habe. Ich war nämlich an dem Tag ein Teufel. Mhm. Hatte eine schwarze Perücke auf dem Kopf mit Hörnchen obendrauf. Weißt du, was vielleicht ein Trick wäre? Wenn du nächstes Jahr an Weiberfastnacht genau um dieselbe Zeit an dem Ort wärst, wo du... Ja, du kannst dich darauf verlassen, dass ich da sein werde. Genau. Vielleicht kombiniert er sowas auch und dann könnte... Das ja vielleicht was geben. Ja. Und dann rufst du mich wieder an und dann bejubeln wir deine neue Liebe, okay? Liebe Tobi, wie auch immer, vielleicht weht das Schicksal euch ja doch noch irgendwie zusammen. Man weiß es nicht. Ich wünsche es dir von Herzen. Dankeschön. Alles Gute. War ein nettes Gespräch. Das gebe ich gern zurück. Tschüss, Tobi. Ciao. Ciao, tschüss. Jürgen. Tschüss. Und 1.39 Uhr bin ich verbunden mit der Irene. Irene ist 34. Guten Morgen, Irene. Hallo. Hallo, Irene. Ja. So, ich freue mich, dass du da bist. Und über was reden wir beide? Ja, ich freue mich auch. Das ist auf jeden Fall Lieblingssendung von meinem Freund. Und wir reden über Eifersucht. Oh. Mein Freund ist viel jünger als ich. Der ist 21. Mhm. Er ist ein Deutscher. Ich bin Russlanddeutscher. Mhm. Also eine selbstbewusste, eigentlich temperamentvolle und nicht hässliche Frau. Mit einem sehr, sehr attraktiven Akzent, finde ich. Dankeschön. Mir gefällt das sehr gut, ich höre das sehr gerne. Ja, auf jeden Fall, ich mache irgendwie, wir sind seit 8 Monaten zusammen, haben uns im Internet kennengelernt und irgendwie, das ist also Mann meines Lebens, kann ich so sagen, meine größte Liebe in meinem Leben. Mhm. Ich war schon 7 Jahre verheiratet. Danach hatte ich eine unglückliche Beziehung mit Fehlgeburt und so weiter und Fremdgehen. Und jetzt bin ich überglücklich, aber sehr, sehr unglücklich und mache mich selbst unglücklich. Wer ist eifersüchtig? Du oder er? Ich. Du bist die Eifersüchtige. Ja. Ah. Ja. Gibt es den Grund dafür? Eigentlich, ich hoffe nicht. Ehrlich gesagt. Auf wann bist du denn dann eifersüchtig? Beschreib mal so eine Situation oder einige Situationen. Also, wie gesagt, er ist 21 und ziemlich hübscher Junge, ja? Mann, ja, junger Mann. Der macht jetzt Abitur. Und er wohnt auch 70 Kilometer von mir, geht natürlich zur Schule und erzählt mir alles offen, er ist sehr, sehr offen, dass er sitzt neben einem Mädchen und ja, auf jeden Fall hat er alle beschrieben und hat gesagt, ja, und ein Mädchen, ja, ziemlich hübsch, heißt Regina, wahrscheinlich ist auch Russlanddeutsche. Und das hat mir irgendwie gereicht. Jetzt immer, wenn der irgendwas von der Schule erzählt, meine allererste Frage, ja, und wie geht es Regina? Mhm. Und bla bla bla. Und dann, wenn er sagt, ja, wir sind mit Regina, ja, zusammen im Team machen, Gruppenarbeit oder was weiß ich, das nervt mich total, das tut mir so weh, obwohl Regina ist vergeben und sie hat einen Freund. Regina ist vergeben und ja. Er erzählt nur so, Regina ist vergeben. Es gibt nicht den leisesten Verdacht, dass die beiden irgendwas miteinander haben. Nichts. Nein, ich glaube nicht, nein. Es passiert so, alles nur in deinem Kopf. Ja, genau. Gibt es außer Regina noch was, was dich eifersüchtig macht? Ja, noch ein Mädchen auch da, aber das war irgendwie, der hat von ihr früher nichts erzählt, nur so eine sehr, die ist 22, hat schon ein Kind und Freund, wohnen zusammen, aber irgendwie allererstmal hat er mir erzählt vom Weihnachten, dass sie ihm erzählt hat, dass ihre Freundin gar nicht hilft und beim Kind, um Kind kümmern und so weiter. Und dann, ich habe gesagt, wieso erzählt sie dir sowas? Da sagt, ja, weiß ich nicht. Ich dachte, will sie Aufmerksamkeit irgendwie entwickeln oder keine Ahnung. Und dann erzählte er, dass sie auf dem Weihnachtsmarkt mit Klaas zusammen waren und ich hatte ihm was aus dem Becher trinken gegeben. Ich habe gesagt, ja, was soll das? Wieso trinkst du aus ihrem Becher? Wieso gibt sie? Ich finde, das ist schon irgendwas Intimes. Naja. Und dann hat sie sich mit einem Mädchen geküsst, weil sie besoffen war und er musste Foto machen. Und jetzt, sie haben einen anderen Klassenraum und er sieht genau zwischen beiden Mädels. Regina und Sarah. Irene, das würde mich auch ein bisschen kirre machen, muss ich zugeben, wenn ich an deiner Stelle wäre. Andererseits bist du hast dich gerade selbst beschrieben, ja offensichtlich auch eine sehr attraktive Frau. Und, eigentlich schon. So, und du hast noch ein ganz großes Fund, was du auf die Waagschale legen kannst. Du bist noch sehr jung, aber dennoch hast du eine gewisse Lebenserfahrung, die die jungen Mädels nicht haben. Ja, das stimmt auch, aber irgendwie... Das würde mich beruhigen an deiner Stelle. Ich glaube... Weißt du, das ist ja mit der Eifersucht so eine Sache. Man kann der Eifersucht einen freien Lauf lassen oder man kann dafür sorgen, dass die Eifersucht an die Ketten gelegt wird. Du musst strenger mit deiner eigenen Eifersucht umgehen, sonst machst du den Jungen irre. Und dann kehrt sich die Gefühle gegen dich. Wenn du zu viel redest und ihm zu viel den Kopf heiß macht, erzählt der dir gar nichts mehr. Und er wird irgendwann auch eine Anti-Haltung zu dir bekommen. Du musst souveräner sein. Du bist die Göttin. Er soll dich anbeten. Eine Göttin ist nicht eifersüchtig. Eine Göttin lässt sich umtänzeln und er soll zu dir aufgucken. Und du bist der Star in der Runde, nicht die Mädels. Ja, das stimmt auch alles. Eigentlich, ja, viele Männer finden mich interessanter. Eigentlich auch. Ja gut, ich bin etwas dick, aber sehe gut aus, kann ich so sagen. Ja. Und das ist nicht nur meine Meinung. Hast du denn für dich den Eindruck, dass du sagst, er ist für dich so die große Liebe im Moment. Hast du denn den Eindruck, dass du das für ihn auch bist? Ja, hat er mir schon auch gesagt, dass er mich liebt. So. Und er zeigt auch mit seiner Aufmerksamkeit, er schenkt mir Blumen, er gibt mir Geld, obwohl ich arbeite auch und er kriegt nur Abitur, aber der weiß, dass sehr schwer ist, alleinstehend sein und ich habe auch Schulden, Krediten und so weiter. Und jedenfalls Aufmerksamkeit von ihm habe ich schon, aber ich möchte gerne, zum Beispiel, ich kenne seine Eltern nicht, ich kenne seine Freunde nicht, er kennt meine ganze Familie, sie mögen ihn alle, weil er wirklich ein sehr, sehr lieber, lebenslustiger Mensch. Warum stellt er dich nicht seiner Familie vor? Das war schon eine Einladung von seiner Mutter, zu Weihnachtsfeiern, aber ich habe gerade gearbeitet und hatte Nachtdienste. Ich bin in der Pflege und konnte nicht. Und da hast du quasi abgesagt. Ja, und ich habe auch großen Angst, dass seine Mama irgendwie gegen mich macht, weil ich kann auch vorstellen, wenn mein Sohn zum Beispiel eine Frau vorgestellt hätte, die 13 Jahre älter ist. Für mich wäre wahrscheinlich das auch schlimm. Aber zum Beispiel heute gab es ein Problem, am Wochenende gab es schon ein Problem, dass er mit beiden Mädels geschrieben hat. Gut, er hat mir alles gezeigt, er zeigt das alles offen. Ich gucke nie in sein Handy nach, also alleine heimlich. Darfst du nicht machen? Nee, mache ich auch nicht. Der zeigt mir selbst, wenn irgendwelche SMS kommt. Irene, du kannst völlig entspannt sein, solange der dir sogar noch die Simse selbst zeigt. Ist alles im grünen Bereich. Entspanne dich. Du tust dir und deiner Liebe und eurer Liebe nur gut. Du weißt, dass Eifersucht Liebe kaputt machen kann. Ja. Das weißt das du. Weiß ich. So, du musst dich jetzt wirklich zwingen, dich zurückzunehmen. Auch wenn du mal so ein eifersüchtiges Gefühl hast, plapper es nicht raus. Halt, behalt's für dich. Problem ist, dass alle meine Bekannten, also nicht Freunde und Verwandte auf jeden Fall, nur irgendwelche gute, kann man so sagen, Bekannten oder irgendwelche Leute sagen, ach, genieße es, ich habe keine Zukunft, er ist viel jünger als du und genieße es zurzeit. Ja, das wird mir immer wieder von Kollegen. Irene, ich schließe mich an, indem ich sage, genieß es. Aber ich würde nie so vermessen sein und sagen, das hat keine Zukunft. Du lieber Himmel, das sind 14 Jahre, so viel ist es nur auch nicht. Und, 13, ja. Ja, 13. So, und was in 20, 30 Jahren ist, da müssen wir uns jetzt auch nicht den Kopf darüber zerbrechen. Genieß es, ja, genieß, sei froh, dass du ihn hast und macht euch eine schöne Zeit. Nur darum geht es. Nur darum geht es. Ja, hör nicht auf die anderen. Zum Beispiel ein paar Tage vor, er hat kein Foto beim WhatsApp. Ich habe ihm gesagt, ja, mach doch dran ein Foto von uns beiden. Mhm. Und er hat gesagt, nö, ich hatte nie ein Foto beim WhatsApp gehabt. Heute hat er hochgeladen, aber von ihm allein. Naja. Und danach gab es Streit. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, für wen machst du dieses Foto und bla bla bla. Irene, aber ich habe die Sorge... Wenn du dich schämst, dass ich so alt nein, bin... Nein. Ich habe die Sorge, da, wenn du so weitermachst, gehst du dem auf die Nerven? So funktionieren Männer. Die wollen nicht immer zu sowas hören. Das geht uns Männern total auf die Nüsse. Das wollen wir nicht hören. Glaubst du mir? Ja, aber ich weiß nicht. Also, kann ich das nicht verstecken. Das musst du ein bisschen verstecken, Mensch. Sonst machst du es dir alles kaputt. Irene, ich sage auch nochmal, genieße diese Liebe, versuche dich etwas zurückzunehmen und dann wird das Ding schon laufen. Und wenn es nicht laufen soll, dann hat es eben auch nicht gepasst zwischen euch beiden. Man kann das Glück sowieso nicht krampfhaft einzementieren und festhalten, das geht's nicht. Man kann es nicht zwingen. Ja. Ich wünsche alles Gute und viel Glück für euch beide und genießt das Leben und eure Liebe. Ja, mach's gut, tschüss. Ich auch. Ja, danke. Ciao, tschüss Irene. 0800 220 50 nochmal der Hinweis an dieser Stelle auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Dunkelheit und ich möchte gerne mit Leuten reden, die nur im Dunkeln leben, die besondere Erlebnisse mit der Nacht verbinden, schöne oder auch nicht schöne, oder die vielleicht die Dunkelheit in sich spüren und sich selbst als dunkel und vielleicht böse empfinden. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen oder gerne auch mailen, domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, nicht die Telefonnummer vergessen, damit wir euch dann schnell zurückrufen können. Hier ist Monika. Monika ist 56. Guten Morgen, Monika. Hallo, Domian. Monika, um was geht's? Also ich bin 56 Jahre und ich bin Schmerzpatient. Ich nehme seit ungefähr 2 Jahren, nehme ich Morphionmittel. Also früh morgens 80 Milligramm und abends. Ja. Und dazwischen habe ich noch Tropfen, wenn zu Schmerzattacken kommen. Welche Schmerzen hast du und die warum? Die Schmerzen kommen vom Rücken her. Mhm. Und der Körper hat einen Eigenschmerz entwickelt, so hat es mir der Arzt erklärt. Und er befällt eben ständig meine Beine und meine Arme. Weißt also der du, Schmerz ist immer da. Weißt du die Ursache des Schmerzes? Das kommt vom Rücken, von vielen Bandscheibenvorfällen. Mhm. Man kann chirurgisch die kann man nicht machen. Mehr operieren. Das heißt, du bist angewiesen nur auf Schmerzmittel. So ist es. Die haben gesagt, bei ihnen helfen nur noch Schmerzmedikation, also die Schmerzmittel. Mhm. Und die können nichts anderes mehr machen. Und ich könnte froh sein, hat mir letztens der Arzt gesagt, dass diese Schmerzmittel gibt. Vor 50 Jahren hätte es die eben noch nicht gegeben. Und ich kann froh sein, dass ich das überhaupt kriege. Wie kommst du denn mit diesen starken Medikamenten zurecht? Also diese Schmerzen fressen also meine sämtliche Lebensenergie auf. Ich bin 56 und keine 76 alt. Es dreht sich den ganzen Tag alles nur um die Schmerzen. Ich kann nicht mehr arbeiten. Ich bin im Hartz IV drinnen. Und ich könnte durch den Nachmittag oder abends arbeiten und irgendwo weiß ich nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen soll. Das heißt, du hast trotz der hohen Dosierungen, hast du permanent Schmerzen? Nee, nicht immer. Nicht immer, aber die sind trotzdem da am Tag. Und für die Schmerzattacken habe ich eben noch Morphiumtropfen. Ja. Welche Nebenwirkungen haben die Schmerzmittel? Die Schmerzen? Die Schmerzmittel. Die haben, ich merke eigentlich nicht so viel davon, so dass ich irgendwie flach liege oder so. Mhm. Nö. Hast du denn den Eindruck, dass du jetzt von dem Arzt, bei dem du bist, dass du da auch richtig beraten wirst? Ich war schon sehr, ich war hier, ich ich bin in diesen ganzen Jahren, also diese Morphium-Geschichte läuft seit 2 Jahren und diese ganze Schmerzgeschichte läuft schon 25 Jahre. Ah ja, das heißt, du warst bei vielen Ärzten, hast viel durch... Ja, ich bin eben schon viel durch und ich bin es irgendwo leid, weißt du, nochmal irgendwo hinzugehen. Also du hast gar nicht mehr die Hoffnung bei einem neuen Arzt, dass der sagt, ah, nein, da können wir das und das operieren, dann ist es so gut. Ist es. Ich habe keine Kraft mehr irgendwo, mein Körper will auch irgendwo nicht mehr. Dann möchte ich das Zeug eigentlich gar nicht mehr nehmen, weißt du, aber wenn ich es nicht nehme, dann muss ich es doch nach 3 Stunden nehmen, weil ich es dann gar nicht mehr aushalte. Lebst du alleine? Bitte? Lebst du alleine? Ja, ich lebe allein. Ich habe 4 Kinder, ja gut, die kommen auch nicht mehr. Irgendwo fühle ich mich so, ich weiß nicht, halt so die kommen, total... Die kommen nicht mehr? Nee. Wie, 4 Kinder? Mein einer Sohn hat mal zu mir gesagt, Mutti, du bist mir zu arm, zu krank und zu kompliziert. Was, das hat der Sohn? Dein Sohn sagt zu dir, du bist zu arm, zu krank, zu kompliziert? Ja. Was ist das denn für ein der Sohn? Der Kleine kommt noch ab und zu, also mein jüngster Sohn, ich sage immer der Kleine. Das heißt, du bist auch viel alleine? Ja, das ist es eben auch mit dieser Einsamkeit. Ich habe keine sozialen Kontakte mehr. Und ich weiß nicht mehr. Ich möchte so nicht so eben nicht weiterleben. Weißt du, wie ich das meine? Ich habe keine Suizidgedanken, weil ich Christ bin. Also das schließe ich sowieso aus. Aber ich bräuchte irgendwie einen Ausweg. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe das. Ich habe das so verstanden, dass man an der Schmerzsituation und an der Medikamentierung kann man nichts machen. Das ist so, wie es ist. Aber an der anderen Situation kann man was machen. Was meinst du damit? Naja, du fühlst dich alleine, du fühlst dich einsam, du hast keine sozialen Kontakte. Du brauchst Menschen, du brauchst Freunde, du brauchst Ablenkung. Ja. Damit du nicht so in deinem eigenen Kreis so lebst und immer im Kreis läufst. Ja. Du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt. Du sagst, du bist Christ. Ja. Bist du in der Kirchengemeinde auch irgendwie engagiert, in der du... Ich bin jetzt in keiner Gemeinde im Moment mehr, weil ich auch nochmal, weil ich umgezogen bin. Ist meine spontane Idee. Wenn du Christ bist, bist du gerade umgezogen. Ja. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm, mal mit der entsprechenden Gemeinde mal Kontakt aufzunehmen. Dass ich hier mal irgendwo hingehe. Ja, es gibt, die Gemeinden bieten ja so viele Arbeitskreise, alle möglichen Sachen an, dass man einfach da einen Anschluss sucht. Also würdest du mir raten, mal irgendwie zum Pfarrer mich mal, wenn hätte ich gern halt ein persönliches Gespräch vorher, weißt du, wie ich meine? Ja, so kann man das ja machen, dass du dich erstmal vorstellst, dich unterhältst und fragst, was sie so anbieten, welche Kreise gemacht werden. Ja. Und schon bist du unter Leute. Und daraus können sich ja wieder ganz andere Aktivitäten auch ergeben. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht sogar relativ einfach zu lösen bei dir. Nicht die Schmerzen, aber die Einsamkeit, dass die Einsamkeit weniger wird. Ja, okay, ich habe mich halt immer noch nicht getraut und ich war schon mal in der Gemeinde und denen wurde es dann auch leider für mich eben. Ich habe selber jetzt durch mit Hartz IV kann man kein Auto haben. Also das ist finanziell nicht möglich. Mhm. Und dass man da eben, man musste immer fragen, nimmst du mich mit oder kannst du mich wieder heimfahren? Und aber du bist ja jetzt in der neuen Gemeinde, da könntest du auch... Nein, ich bin noch in gar keiner. Ach so. Ich bin hier also nochmal gezogen und ich habe mich auch scheinbar selber irgendwo vereinsamt, weißt du, wie ich meine? Ja, da trägt... Dass ich durch diese ganze... Also meine Kinder wollen mit mir nichts mehr zu tun haben und da denke ich dann jetzt vielleicht andere Menschen auch nicht, ich weiß nicht. Nee, das ist natürlich Quatsch. Die Gemeinde, die Kirche ist jetzt eine Idee von mir. Die Idee kam, weil du sagst, ich bin Christin. Es gibt natürlich auch noch andere Überlegungen, wo du dich vielleicht irgendwo... einbringen könntest, in irgendeinem Verein, irgendwas, was dich interessiert. Ja. Und darüber hinaus wäre sicherlich auch zu überlegen, ob du zudem auch zumindest für eine gewisse Zeit zu einer psychologischen Beratungsstelle mal gehen solltest, damit du einfach ein bisschen stabiler wirst und von da aus dann auch so agieren kannst in dein Leben. Ja. Du musst was unternehmen, du musst was machen, Monika. Ja. Ich glaube, dass man dann auch besser mit so einem Schicksal des Schmerzpatientseins besser umgehen kann, als wenn man immer allein zu Hause sitzt. Ja, das ist das Schlimmste, die Einsamkeit. Die Einsamkeit und du bist zu Hause alleine und konzentrierst dich voll auf deinen Körper. Und das ist natürlich fatal. Das ist nichts, ne? Nein. So, die Kirche haben wir festgehalten, das machst du. Jetzt rufen wir dich nochmal an, in der Hoffnung, dass wir dir noch ein paar Tipps von Seiten meiner Psychologin geben können. Vielen Dank, Romian. Sehr gerne, Monika. Alles Gute und toi, toi, toi wünsche ich. Ich danke dir. Gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist die Christine, die ist 33. Guten Morgen, Christine. Ja, guten Morgen, Romian. Christine, hallo. Um was geht's bei dir? Oh Gott, ich will jetzt gar nicht, ob ich das so schnell in der kurzen Zeit auf die Reihe kriege zu erzählen. Also mal ganz kurz. Mhm. Ich bin seit 6 Jahren mit meinem Freund zusammen gewesen, habe mich getrennt im Sommer, haben eine 5-jährige Tochter, bin aus dem zusammen, also das Haus gehört uns zusammen, bin ich ausgezogen in eine Wohnung. Mhm. Und habe jetzt unterdessen auch schon einen neuen Mann kennengelernt. Mhm. Der ist auch ganz toll und super und also eigentlich nahezu perfekt. Das Kind lebt aber bei dir. Aber mein altes Leben lässt mich nicht los. Das Kind lebt bei dir? Ja. Dein altes Leben lässt dich nicht los. Was ja. heißt das? Naja, also ich habe mich getrennt, weil eine Partnerschaft an sich nicht wirklich möglich ist mit ihm gewesen. Er kann keine Nähe zeigen und keine Zuneigung. Auch der Kontakt zum Kind war nicht wirklich, wie das eigentlich sein sollte zwischen Vater und Tochter. Und jetzt hat er halt angefangen, eine Therapie zu machen seit November und ist sehr bemüht und das ist doch schon mal sehr gut. Ja, hat allerdings aber auch schon seit Dezember so in seinen Rückholversuchen sich auch schon versucht, zweimal das Leben zu nehmen oder hat es zumindest angedroht, mit Striemen dann am Hals, das letzte Mal vor 2 Wochen, wo er aber meint hat, er hätte es sowieso nicht wirklich gemacht. Er hat es angedroht, dir angedroht? Ja. Mit welcher Drohung hat er das verbunden oder mit welcher Forderung? Also die letzte Forderung war eben, dass ich sofort quasi stehenden Fußes zurückkommen sollte. So, das heißt, er hat das noch nicht verwunden, dass du weg bist? Genau, also er kämpft noch, ja. Er will dich zurückhaben. Ja. Und das heißt, oh, du hast eine schöne große alte Uhr, oder? Ja, hab ich, genau. Die ist aber ein bisschen zu früh, ne? Wir haben ein bisschen, ja. Das heißt, du hast ein schönes neues Leben, du hast einen neuen Freund und eigentlich könnte alles gut sein, aber die Schatten aus der Vergangenheit ragen in dein Leben rein. Ja. Genau. Und ich glaube, jetzt ist es vorbei. Und das heißt, du kannst dich gar nicht so entfalten, so wie du das gerne jetzt würdest tun. Genau, also ich habe einfach ganz große Probleme, mich auf neue Sachen zu konzentrieren, weil mich das Alte nicht loslässt. Also diese Rückholversuche lassen mich nicht los. Ich denke immer wieder, könnte ich meine Familie, was halt so mein Traum, meine Vorstellung war, doch noch retten, indem wir das nochmal probieren können, dass sich wirklich ändern. Kann sich ein Mensch überhaupt so ändern? Ja, erwägst du denn so ein ganz kleines bisschen noch zurückzugehen? Ja, also ich habe immer wieder diese Überlegung. Also ich wollte das auch manchmal lieber nicht haben, aber ich komme einfach nicht raus aus meinem Kreislauf. Aber du hast einen neuen Freund schon. Ja, der weiß das auch alles. Der weiß das alles. Das heißt, so richtig schön ist es da nicht, wenn der weiß, dass du eventuell sogar wieder zurückgehen. Ja. Was der kämpft halt auch und ich, Das heißt, du musst erstmal eine richtige Entscheidung treffen, was du willst. Genau, und ich weiß einfach nicht, wie ich zu diesem Weg komme. Mhm. Ne? Jetzt hat mir mein Ex-Partner gesagt, dass er auch mehr das Kind haben will, am liebsten 2 Wochen. Das halte ich auch nicht aus, das ist auch schon mal klar. Mhm. Also er hat ein Recht drauf, natürlich, ja. Ich gebe ihm das auch, aber 2 Wochen mein Kind gar nicht sehen, das... Ja, also da ist ein ganzes Problemfeld liegt da vor dir. Ja. Bist du umgeben. Dass wir jetzt aufgrund der Kürze der Zeit hier nicht mehr lösen können, Christine. Richtig. Aber ich bitte dich aufzulegen und wir werden uns gleich bei dir nochmal melden, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, ja? Okay, alles klar. Bis gleich, alles Gute. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Martin Dannhauser und nochmal kurz der Hinweis auf morgen. Morgen ist Themennacht, morgen heißt das Thema Dunkelheit. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die nur in der Nacht leben, die mit der Dunkelheit etwas Besonderes verbinden. Zum Beispiel 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gute Nacht und bis morgen. Tschüss.